Abschnitt 30 aus dem Gold- und Silberland von Mark Twain. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweiter Teil, 6. Kapitel, von Virginia nach San Francisco. Nun war ich lange genug Berichterstatter bei dem Enterprise gewesen und sehnte mich nach Abwechslung. Es befriedigte mich nicht mehr, jährlich einmal nach Carson City zu gehen, um über die Gerichtsverhandlungen zu schreiben und alle 3 Monate einmal wegen der Wettrennen und Kürbisausstellungen. Man hatte nämlich im Washoe County angefangen, Kartoffeln und Kürbisse zu bauen. Natürlich gehörte dazu vor allem eine landwirtschaftliche Ausstellung, deren Kosten $10.000 betrugen, während für $40 Kürbisse zu sehen waren. Ich wollte irgendwo anders hin, womöglich nach San Francisco. Was ich eigentlich wollte, wusste ich selber nicht. Ich hatte das Frühlingsfieber und brauchte wahrscheinlich eine Luftveränderung. Wenn die Bergwerksanteile, welche ich besaß, $100.000 wert waren, was nach meiner Ansicht bald der Fall sein musste, gedachte ich, sie zu verkaufen und heimzukehren. Zwar war das eine weit geringere Summe, als ich erwartet hatte, aber füglich konnte ich mich doch anständigerweise damit begnügen, ohne zu fürchten, in Not zu geraten. Die erste Veränderung verschaffte mir mein Vorgesetzter, Herr Goodman, welcher auf 1 Woche verreiste und mich als Hauptredakteur zurückließ. Das war mein Verderben. Den ersten Tag schrieb ich meinen Leitartikel am Morgen. Am zweiten Tag fehlte mir ein Thema und ich verschob die Arbeit bis zum Nachmittag. Den dritten Tag nahm ich sie erst am Abend vor und schrieb einen prächtigen Artikel aus der amerikanischen Enzyklopädie ab, die eine getreue Freundin der Redakteure im ganzen Lande ist. Am vierten Tage trödelte ich bis Mitternacht und nahm wieder meine Zuflucht zur Enzyklopädie. Am fünften Tage zermarterte ich mir das Hirn und ließ die Presse warten, bis ich einen erbitterten Ausfall gegen 6 verschiedene Privatpersonen zu Papier gebracht hatte. Den sechsten Tag arbeitete ich mit Schweiße meines Angesichts bis tief in die Nacht hinein und doch kam nichts zustande. Die Zeitung musste ohne Leitartikel erscheinen. Am siebenten Tage gab ich es von vornherein auf. Am achten kam Herr Goodman wieder und fand sich in 6 Duelle verwickelt. Meine erbitterten Anzüglichkeiten hatten Früchte getragen. Nur wer selbst einmal Redakteur gewesen ist, weiß, was das heißt. Es ist leicht, aus anderen Zeitungen Ausschnitte zu machen oder allerlei Lokalzeug zusammenzuschreiben, wenn man die Tatsachen vor sich hat, aber es ist unendlich schwer, Leitartikel zu verfassen. Die Themas sind schuld daran, das heißt, der häufige Mangel derselben. Tag für Tag plagt und quält man sich, zerbricht sich den Kopf und leidet namenlos. Die ganze Welt ist öde und leer und doch müssen die Spalten des Blattes gefüllt werden. Weiß der Redakteur nur, worüber er schreiben soll, so ist seine Arbeit getan. Den Artikel abzufassen ist ein Kinderspiel, aber man stelle sich nur einmal vor, was es heißt, 52 Wochen lang jeden Tag sein Gehirn auszupumpen. Der bloße Gedanke daran ist niederschmetternd. Was der Redakteur eines Tageblattes in Amerika im Laufe eines Jahres zusammenschreibt, würde 7 bis 8 dicke Bände füllen. In 20 Jahren wäre das eine ganze Bibliothek. Was will dagegen die Fruchtbarkeit von Schriftstellern wie Scott, Dickens, Bulwer und Dumas sagen? Ja, wenn sie so massenhaft produziert hätten wie ein Zeitungsredakteur, dann könnte man sie wohl mit Recht anstaunen. Wie diese Menschen es aushalten, ihre entsetzliche Arbeit und den ungeheuren Verbrauch von Gehirnsubstanz Jahr aus und Jahr ein fortzusetzen, ist unbegreiflich. Denn ihre Beschäftigung besteht nicht etwa in einem mechanischen Zusammentragen von Tatsachen, sie erfordert schöpferische Kraft. Wenn ein Pfarrer allwöchentlich 2 Predigten zu schreiben hat, findet er das auf die Dauer so angreifend, dass er im Sommer 2 Monate Ferien haben muss. Das ist doch ganz in Ordnung. Aber ein Redakteur schreibt über 10 bis 20 Texte jede Woche, 10 bis 20 ausführliche Artikel und fährt das ganze Jahr hindurch ohne Unterbrechung damit fort. Eine unerhörte Leistung. Seit ich meine Woche als Redakteur überlebt habe, nehme ich keine Zeitung in die Hand, ohne die langen Spalten des Leitartikels mit Vergnügen zu betrachten und mich im Stillen zu wundern, wie zum Henker man es nur fertig bringt. Herrn Goodmans Rückkehr befreite mich von aller Beschäftigung, denn Berichterstatter wollte ich nicht wieder werden. Wie hätte ich auch als Gemeiner in der Armee dienen können, nachdem ich einmal Feldherr gewesen war? So beschloss ich denn, die Stadt zu verlassen und in die weite Welt zu gehen. Gerade als dies bei mir feststand, erzählte mir mein Kollege Dan eines Tages beiläufig, er sei von 2 Herren aufgefordert worden, mit nach New York zu gehen, um ihnen beim Verkauf einer reichen Silbergrube zu helfen, die sie in einem neuen Bergwerksdistrikt unserer Gegend entdeckt hatten. Er sollte die Reisekosten vergütet erhalten und einen Drittteil des beim Verkauf zu erzielenden Gewinns. Dies anerbieten, welches mir im höchsten Grade erwünscht gewesen wäre, hatte Dan ausgeschlagen, und als ich schalt, dass er mir nicht früher etwas von der Sache gesagt habe, war er höchlich verwundert, dass ich aus Virginia fort wolle. Er habe den Herren geraten, sich an Marshall, den Berichterstatter der anderen Zeitung, zu wenden. Ich erkundige mich nun des Näheren bei deren, ob es sich auch nicht etwa um einen Schwindel handle und ob die Grube wirklich und wahrhaftig vorhanden sei, worauf er erwiderte, die Herren hätten ihm 9 Tonnen des Gesteins gezeigt, das sie mit nach New York nehmen wollten. Er könne getrost versichern, dass er in ganz Nevada noch keine so erzhaltigen Proben gesehen habe, und auch für das nötige Bauholz und den Platz zur Errichtung des Pochhammers in der Nähe der Grube sei bereits Sorge getragen. Als ich das hörte, hätte ich deren am liebsten umgebracht, doch stand ich trotz meines Ärgers davon ab, denn vielleicht war noch nicht alle Hoffnung verloren. Deren behauptete das wenigstens. Er sagte, die Herren seien jetzt wieder nach ihrer Grube gereist und würden frühestens in 10 Tagen zurückkehren. Er habe versprochen, ihnen nach ihrer Zurückkunft Marshall oder sonst jemand als Bewerber vorzustellen. Er wolle niemand weiter etwas von der Sache sagen, bis sie wiederkämen und dann meine Person in Vorschlag bringen. Das war eine herrliche Aussicht. Ich legte mich an jenem Abend in fieberhafter Aufregung zu Bette. Bisher war es noch niemand eingefallen, nach dem Osten zu reisen, um eine Silbergrube in Nevada zu verkaufen. Eine Mine, wie sie deren beschrieb, musste in New York im Handumdrehen Abnehmer finden und nun eine fürstliche Summe einbringen. Schlafen konnte ich nicht. Meine Einbildungskraft schwelgte in den glänzendsten Luftschlössern. Deren hatte versprochen, genau Acht zu geben, wann die Herren wiederkämen, und so fuhr ich dann am nächsten Tage frohen Mutes mit der Postkutsche nach Kalifornien ab. Es fehlte auch nicht an Abschiedsfeierlichkeiten für mich, wie sie dort bei der Abreise eines alten Bürgers üblich sind. Wenn man im Westen nur ein 50 Freunde hat, so machen sie Lärm genug für 100, damit es nur nicht so aussieht, als würde man ganz vernachlässigt und müsste ohne Sang und Klang von dannen ziehen. Nicht ohne Bedauern schied ich von der Stadt, in welcher ich mich meines Lebens gefreut hatte wie nie zuvor. Mir ahnte wohl, dass ich der winzigen Flagge für immer Lebewohl sagte, die nicht größer als das Taschentuch einer Dame von dem höchsten Gipfel des Mount Davidson herunterwehte, 2000 Fuß über den Dächern von Virginia. In Wirklichkeit war die Fahne 30 Fuß lang und 10 Fuß breit. Wir rollten durch Tal und Ebene dahin, klommen in den Sierras bis zu den Wolken empor und schauten herab auf Kalifornien im Sommerkleide. Will man die kalifornische Landschaft im höchsten Dreize sehen, so muss man sie aus der Ferne betrachten. Zwar lässt sich die Erhabenheit und Majestät der Berge von jedem Standpunkt aus bewundern, erst die Ferne aber verleiht ihnen reichere Farben und lässt ihre rauen, zerrissenen Formen weniger schroff erscheinen. Auch der kalifornische Wald macht sich am besten in der Entfernung, da er meist Baumarten von einer derselben Familie enthält. Weißtannen und Rottannen, Sprossenfichten und Föhren, so bieten sie von nahe gesehen ein müdendes Einerlei. Alle strecken ihre starren Arme nach unten und zur Seite, als wollten sie den Menschen immer und immer wieder warnend zurufen. »Psst! Hier wird nicht gesprochen, sonst stört ihr jemand!« Auch dass es ewig nach Pech und Terpentin riecht, macht einen trostlosen Eindruck und man wird ganz schwermütig von dem fortwährenden Seufzen und Klagen in den Wipfeln. Schreitet man geräuschlos über den Teppich von zerstampfter gelber Rinde und toten Nadeln, so kommt man sich vor wie ein irrender Geist mit lautlosem Fußtritt. Die ewigen Nadelbüsche wird der Wanderer endlich überdrüssig und sehnt sich nach richtigen, wohlgeformten Blättern. Er möchte sich auf Moos oder Gras lagern und findet keines, denn überall, wo der Boden nicht von Nadeln bedeckt ist, gibt es nur nackten Lehm und Schmutz, was weder für träumerisches Sinnen noch reinliche Kleidung günstig ist. Zwar besitzt Kalifornien auch Grasebenen, doch nehmen sie sich ebenfalls besser in der Entfernung aus, denn die Grashalme sind zwar hoch, stehen aber steif und selbstbewusst da, ungesellig weit voneinander, mit Flecken dürren Sandes dazwischen. Es gehört zu dem Wunderlichsten, was ich kenne, wenn Reisende aus den Staaten Neuenglands über die Lieblichkeit des immer blühenden Kaliforniens schwärmen. Sie würden ihre Begeisterung vielleicht mäßigen, wüssten sie, wie mit anbetender Bewunderung alte Kalifornier die Landschaften des Ostens anstaunen. Das glänzende Grün in seiner verschwenderischen Fülle und saftigen Frische, der üppige Reichtum des Laubes mit den mannigfaltigen Blätterformen und Arten erscheint ihnen wie ein Blick ins Paradies im Vergleich zu den staubbedeckten, missfarbenen Sommergewächsen Kaliforniens. Über dies ernste, düstere Land in Entzücken zu geraten, wenn man die Wiesenflächen Neuenglands, seine Eichen-, Ahorn- und Ulmenbäume im Sommerschmuck gesehen hat oder die vielfarbige Pracht des Herbstes, in der seine Wälder strahlen, wäre einfach lächerlich, wenn es nicht etwas so Rührendes hätte. Kein Land mit unveränderlichem Klima kann sehr schön sein. Nicht einmal die Tropen sind es, man mag von ihrem Zauber schwärmen, so viel man will. Sie berücken uns wohl zuerst, aber der Reiz schwindet allmählich bei dem ewigen Einerlei. Die Natur bedarf des Wechsels, um alle ihre Wunder zu entfalten. In einem Lande, das 4 wohl abgegrenzte Jahreszeiten hat, kann es weder Eintönigkeit geben noch Mangel an Schönheit. Jede Jahreszeit birgt dort eine Welt von Freude und Interesse, die sich vor uns enthüllt, sich stufenweise und harmonisch zu immer reicherer Schönheit entwickelt und, wenn man anfängt, sie satt zu bekommen, rechtzeitig verschwindet, um etwas völlig anderem Platz zu machen, das den Naturfreund durch neue Pracht und Herrlichkeit zu bezaubern weiß. San Francisco ist eine Stadt, in der es sich prächtig lebt. Es nimmt sich in gehöriger Entfernung auch stattlich und hübsch aus. Von nahe gesehen merkt man aber, dass die Bauart meist altmodisch ist. Viele Straßen bestehen aus verfallenen, rauchgeschwärzten, hölzernen Häusern und die öden Sandhügel in der nächsten Umgebung fallen gar zu sehr ins Auge. Selbst das heitere Klima macht sich bisweilen angenehmer, wenn man davon liest, als wenn man es persönlich kennenlernt. Ein klarer, wolkenloser Himmel verliert mit der Zeit seinen Reiz. Doch wenn der ersehnte Regen endlich eintritt, so bleibt er umso länger. Ein Erdbeben ist zwar lustig, doch tut man auch besser daran, es von Ferne zu betrachten. Hierüber sind jedoch die Ansichten verschieden. Das Klima von San Francisco ist, wie gesagt, mild und gleichmäßig. Während des ganzen Jahres steht das Thermometer ungefähr auf 70 Grad Fahrenheit. Es wechselt kaum jemals. Sommer und Winter schläft man unter einer leichten Decke und braucht nie ein Moskitonetz. Man trägt keinen Sommeranzug, sondern schwarze Tuchkleider, wenn man sie hat, im August wie im Januar, zieht keinen Überrock an und bedarf keines Fächers. In den Sommermonaten ist es zwar oft windig, aber wer das nicht liebt, kann nach Oakland hinübergehen, nur ein paar Meilen weit, wo gar kein Wind weht. In 19 Jahren hat es in San Francisco nur zweimal geschneit und selbst dann blieb der Schnee nur lange genug auf dem Boden liegen, dass die Kinder sich verwundert fragen konnten, was das wohl für federiges Zeug sein möchte. 8 Monate hintereinander ist der Himmel hell und wolkenlos, da fällt kein Tropfen Regen. Wer aber keinen Regenschirm hat, wenn die anderen 4 Monate kommen, muss sich einen stehlen, denn ohne den geht es nicht. Man braucht ihn nicht etwa nur einen Tag, sondern 120 Tage nacheinander ohne Ausnahme. Will man einen Besuch machen, in die Kirche oder ins Theater gehen, so sieht man nicht nach den Wolken, ob Regen droht oder nicht. Man fragt nur den Kalender. Ist es Winter, so regnet es. Ist es Sommer, so regnet es nicht. Dagegen lässt sich nichts machen. Blitzableiter sind nicht vonnöten, denn es gibt keine Gewitter. Hat man 6 bis 8 Wochen lang gehört, wie der Regen gleichförmig und trübselig herniederströmt, dann wünscht man von ganzem Herzen, der Donner möchte einmal durch die schläfrigen Himmelsräume rollen und krachen und brüllen, damit alles lebendig würde. Der Blitz möchte das düstere Firmament zerreißen und es nur auf einen einzigen Augenblick mit blendendem Glanz erhellen. Was würde man nicht darum geben, den lieben alten Donner zu hören und zu sehen, wie jemand vom Blitz erschlagen wird? Und hat man im Sommer 4 Monate hindurch den grellen, mitleidslosen Sonnenschein erduldet, so möchte man auf den Knien um Regen, Hagel, Schnee, Donner und Blitz flehen, um irgendeine Abwechslung in dem trostlosen Einerlei. Sogar mit einem Erdbeben wäre man zufrieden, wenn man nichts Besseres haben kann, und das ist noch am ersten zu bekommen. San Francisco ist auf Sandhügeln erbaut, aber es sind fruchtbare Sandhügel, die einen reichen Pflanzenwuchs erzeugen. Die seltenen Blumen, welche die Leute im Osten sorgfältig in Treibhäusern und Töpfen ziehen, gedeihen dort das ganze Jahr hindurch unter freiem Himmel in üppiger Fülle. Callas, Geranien, Passionsblumen, Moosrosen, ich weiß nicht den 10. Teil von allen Namen. Wenn in New York alles von Schnee und Eis starrt, bedeckt sich der Boden in Kalifornien mit Blumen und Blüten. Der Mensch braucht nur alles wachsen zu lassen, wie es will, ohne sich hineinzumischen. Ich habe an einer anderen Stelle von dem ewigen Winter in Mono gesprochen und jetzt eben von dem endlosen Frühling in San Francisco. Reist man nun um etwa 100 Meilen in direkter Linie weiter, so kommt man in den fortwährenden Sommer von Sacramento. In San Francisco hat man weder Sommerkleider noch Moskitos, aber in Sacramento ist beides zu finden. Nicht immer und ohne Aufhören, aber im Laufe von 12 Jahren etwa 143 Monate lang. Der Leser kann sich leicht vorstellen, dass dort immer Blumen blühen, dass die Menschen morgens, mittags und nachts schwitzen, fluchen und ihre beste Lebenskraft damit verbrauchen, sich Luft zuzufächeln. Es ist dort heiß, aber wenn man nach Fort Yuma hinunterkommt, dürfte man es noch heißer finden. Dort steht das Thermometer fast unabänderlich auf 120 Grad Fahrenheit im Schatten, ausgenommen, wenn es noch höher steigt. Dieser heißeste Ort der Erde ist ein Militärposten der Vereinigten Staaten und seine Bewohner gewöhnen sich so an die schreckliche Hitze, dass sie es ohne dieselben nicht aushalten können. Die Sage erzählt, dass dort einst ein gottloser Soldat starb und natürlich sofort in den heißesten Winkel der Hölle hinunterfuhr. Und siehe da, am nächsten Tage telegrafierte er zurück, man möge ihm seine Decken schicken. Die Wahrheit dieser Überlieferung ist nicht zu bezweifeln. Ich habe selbst die Schenke gesehen, in welche der Soldat einzukehren pflegte. In dem beständigen Sommerwetter von Sacramento kann der Reisende um 8 oder 9 Uhr morgens Rosen pflücken, Erdbeeren und Gefrorenes essen, sich in weiße Leinwand kleiden, nach Luft schnappen und schwitzen. Setzt er sich dann auf die Eisenbahn, so kann er um 12 Uhr den Pelz anziehen, die Schlittschuhe anschnallen und über den gefrorenen Donnersee dahinschweben, 7000 Fuß über dem Tal, zwischen 15 Fuß hohen Schneewehen und in unmittelbarer Nähe der gewaltigen Berggipfel, die ihre eisigen Klippen 10.000 Fuß über der Meeresfläche erheben. In der ganzen westlichen Hemisphäre findet sich nirgends ein so plötzlicher Übergang. Die Eisenbahn fährt in kühnen Windungen durch die schneebedeckte Gegend 6000 Fuß über dem Meere bis zum stillen Ozean. Wie ein Vogel aus der Luft schaut man herab auf den ewigen Sommer des Sacramento-Tales, das mit seinen fruchtbaren Feldern, seinen blühenden Bäumen und seinen Silberströmen in den weichen Duft der Atmosphäre eingehüllt ruht. Auf dies köstliche, traumhafte Bild aus dem Feenland blickt der Reisende durch ein furchtbares Tor von Eis und Schnee, durch wilde Klüfte und Abgründe. Ein wirkungsvoller Gegensatz, der den Eindruck mächtig erhöht. Ende von Abschnitt 30.